Im Grunde genommen hatte sich nichts verändert. Sein Ego war noch immer klein, ängstlich, gierig, ohne wirklichen Plan und er ahnte, dass sich daran auch in Zukunft nichts Entscheidendes ändern würde. Doch erstaunlicherweise konnte er diesem Bild seiner selbst zum ersten Mal gelassen begegnen. Denn er hatte sich in jener Nacht selbst geheiratet. Und ein wahrer Bund gilt bekanntlich in guten wie in schlechten Tagen. Später, als ich die Bücher Ken Wilbers in die Hand bekam und von der sogenannten Prä-Trans-Verwechslung las, verstand ich endlich auch intellektuell, vor welchen Verwirrungen ich damals bewahrt wurde. Auch wenn in spirituellen Kreisen gern auf dem armen Ego herumgehackt wird, es erfüllt seinen Zweck als Erfahrungsmanagement-Tool durch die Reise dieses Lebens. Es hilft uns, uns in einem grenzenlosen Universum zu orientieren. Es mag nicht unser wahres Selbst sein, doch es bietet uns einen relativ festen Bezugspunkt, von dem aus wir immer wieder zu neuen Ufern starten und zurückkehren können. Wenn unser Ego gesund reifen darf, durchlaufen wir eine präpersonale, personale und transpersonale Phase. Als Kinder und auch noch als Jugendliche ist unsere Persona noch nicht fest ausgebildet, geschweige denn gründlich erforscht und in seinen Licht- und Schattenseiten integriert. Im frühen Erwachsenenalter reift unser Ego, geprüft durch die normalen Teststationen. Regeln, Disziplin, Familie, Kinder, Job. Irgendwann, bei manchen früher als bei anderen, bei einigen nie, wird das Ego dann uninteressanter. Abgesättigt auf dieser Ebene stellen wir neue, existenziellere Fragen. Wer sind wir jenseits unserer Persona? Was bleibt übrig, wenn alles geht? Und worum geht es wirklich in diesem Spiel? Wenn wir darauf bereits zu Lebzeiten wahre, unsere Seele berührende Antworten finden, bereitet uns dies wohl am besten auf den Tod vor. Neptun erinnert uns an jenen weiten, ewigen Ozean der Existenz, aus dem sich die kleine Welle unserer Person für einen kurzen Moment erhebt, kämpft, liebt, leidet, schwitzt, um dann wieder in das große Meer zurückzusinken. Wenn wir uns im Bewusstsein dieser kleinen Welle verrennen und den Ozean vergessen, dann wird das Leben anstrengend. Und zwangsläufig schleichen sich Angst und Mangel ein. Die kleine Welle weiß, dass sie nicht ewig existieren wird und dass sie verletzbar ist. Also fürchtet sie sich logischerweise vor dem, was kommen könnte. Sie ahnt auch, dass ihr irgendetwas fehlt. Also versucht sie, das gefühlte Loch durch all die Angebote dieser Welt zu stopfen. Doch irgendwie, das hast du sicher auch schon gemerkt, reicht es nie. Denn das Gefühl des Mangels entspringt eben keinem realen, konkreten Verlust, sondern einem Vergessen. Deshalb brauchen wir den regelmäßigen Zugang zum Ozean des Seins, um uns an den wahren Reichtum zu erinnern. Diese Erfahrung lässt uns die Lektionen auf der Bühne eben nicht nur ertragen, sondern mit einem milden Lächeln genießen. Ein unreifer Mensch, der kostet von diesem ozeanischen Frieden und sieht keinen Sinn darin, wieder auf die manchmal so mühsame Übungsmatte dieser Welt zurückzukehren. Er verliert sich dann eventuell in neptunischen Abhängigkeiten, ja, in co-abhängigen Beziehungen, in Träumereien, in Drogenmissbrauch. Er findet heutzutage in der spirituellen Flachlandszene jede Menge blumige Konzepte, um seine Weigerung vollständig zu inkarnieren, zu verklären. Ja, das ist doch alles eh eine Illusion. Warum soll ich darauf einsteigen? Ich bin ein hochsensibles Lichtwesen der neuen Zeit. Deshalb habe ich Schwierigkeiten mit dem alten System dieser Welt. Ich lasse mich von innen heraus vom Leben führen. Ich bin einfach schon zu erleuchtet für all diese Banalitäten und so weiter und so weiter. Doch in Wahrheit ist so ein unreifer Mensch wahrscheinlich der Welt nicht voraus, sondern er steckt noch im pränatalen Geburtskanal fest. Damit kein falscher Eindruck entsteht, ich liebe Ekstase. Wir brauchen sie. Doch es bedarf der richtigen Dosis zur richtigen Zeit mit Respekt. Ein reifer Mensch muss die konkrete Welt nicht mehr gegen die mystische Dimension ausspielen. Er tanzt sein Leben zwischen beiden Ebenen. Ich möchte noch einmal betonen, dafür musst du nicht an Gott glauben. Hin und wieder eine Stunde intensiv zu atmen, beziehungsweise wild und frei zu tanzen, das bläst auch dein atheistisches Hirn frei. Die Gedanken kommen dann zur Ruhe und du schüttest körpereigene Endorphine aus. Und wie auch immer du die Freiheit und Ausdehnung interpretierst, die du in solchen Momenten erfährst, das bist auch du. Wenn du wissen willst, wie reich du wirklich bist, dann versuch nicht nur die kleine Teetasse deines Egos mit ein bisschen Wasser aus dem Ozean zu füllen. Wirf die Tasse hin und wieder ganz ins Meer und genieße es, wenn sie sich daran auflöst. Willkommen zu Hause. Neptun Umsetzungsimpulse. Führe die geführte Meditation der Stille Bergsee durch. Du findest sie im Downloadbereich auf der Webseite. Widme dich feinstofflichen Ansätzen wie Aurosoma, Reiki, Tai Chi oder Geistheilung. Mach eine sanfte Musiktherapie. Nehme Bäder in einem warmen Salzbad im Meer oder in einem Floating Tank. Übe stille Meditationen, Gebet oder Kontemplation aus. Lebe eine wache, reife, integrale Spiritualität, die transzendentale Zustände und eine bewusste Konfrontation mit der Welt vereint. Führe ekstase-initiierende Rituale wie Trance-Tanz, holotropes Atmen oder Sufi-Dance durch. Wenn es dir möglich ist, schwimme einmal mit freien Delfinen. Arbeite mit Soundtechnologien, die Theta- und Delta-Wellen stimulieren. Du findest im Downloadbereich auf der Webseite einen Hinweis auf die sogenannten Earwax Sounds. Tantra ist ein wunderbarer sexueller Weg der Hingabe und der Ekstase. Erledige jede Arbeit bewusst, so als wäre dies die letzte und zugleich die erste Stunde deines Lebens.